Wir kommen AEW Dynasty immer näher. Die zweite Auflage dieses Pay-Per-Views steht in 2 Wochen an. Offiziell wurden jetzt schon 3 Matches bestätigt und wir besprechen heute, was noch auf die Card kommen könnte. Was nach Revolution passiert ist, fassen wir heute außerdem für euch so gut es geht im Podcast zusammen. Gab ja jetzt einige Zeit keinen Podcast. Wir haben ein paar Weeklies jetzt noch, die wir ein bisschen zusammenfassen. Also ja, viel Spaß beim Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour. Wir sind wieder zurück. Ich bin der Julian und bei mir ist heute mal nicht die Kater, also gefühlt das ganze Jahr mit Kater aufgenommen. Heute ist der Thorsten mal wieder bei mir seit Ewigkeiten. Ich glaube seit 5 Monaten oder so. Ja, ne? Das ist ganz schwer hier, das You Never Walk Alone Team wieder am Start. Die anderen sind entweder beruflich oder privat verhindert oder leider auch auf dem Krankenbett. Wir sind so die Elite-Hour-Reste-Rampe ein bisschen. Aber wir versuchen uns so motiviert auf das zu stürzen, was passiert ist, auch wenn es nicht so sehr viel war. Schauen wir mal. Ja, also dazu kommt noch das Zeitliche, auch vor allem bei mir, weil ihr merkt, der Podcast kommt jetzt erst am Sonntag raus. War für uns beide, vor allem auch für mich, nicht möglich, das eher zu machen. Auch für uns beide eigentlich. Ne? Wir hatten ja schon überlegt, ob wir es eher machen können, aber hat dann auch nicht funktioniert. Also ja, wir haben uns jetzt auf einen Termin festgelegt, hier Sonntagmittag, schön zur Mahlzeit. Ne? Das passt ja ganz gut. Ihr werdet es dann bestimmt heute Abend dann hören in dem Podcast. Ja, mal schauen. Ja, ich habe so gut es geht versucht, mir das alles hier zusammenzufassen, zusammenzutragen. Das Wichtigste für die letzten beiden Wochen, es ist ja nach dem Revolution Pay-Per-View, sind ja schon 4 Shows passiert jetzt, ne? Auch seit dem Tag, an dem Tag, in dem wir das heute aufnehmen, ist ja auch schon Collision von dieser Woche geschehen. Da gab es jetzt allerdings nicht so viel, da werden wir jetzt nicht ganz so detailliert drauf eingehen, auf jeden Fall. Allgemein werden wir jetzt nicht alles so detailliert besprechen, aber so das Wichtigste, vor allem was auch für AEW Dynasty ansteht, was ja in 2 Wochen am 6. April dann schon der nächste Pay-Per-View sein wird. Und ist die zweite Auflage. Und Swerve Strickland steht wieder im World Title Match tatsächlich, ne? Das ist auch sehr interessant, wie letztes Jahr auch schon. Er hat ja den Titel gewonnen gegen Joe. Genau, ja. Hat er ja explizit darauf hingewiesen. Ne? Dynasty, das ist so seine Show. Da kriegt er immer die großen Titelmatches und da wird das dieses Jahr nicht anders laufen wie letztes Jahr. Ja, ich hoffe mal, dass sie das auch mehr aufspielen. Ne? Ich meine, hat er jetzt eine Promo bei Collision vergangene Woche. Da wurde er dann aber sofort wieder attackiert von Moxley. Es ist so krass. Warum können die nicht mal Babyfaces einfach stark aussehen lassen und ein bisschen, dass die nicht immer niedergeschlagen werden, aber hey, so ist das eben. Naja, anscheinend ist in der Moxley-Storyline jeder gleich. Weil Mox und die Death Raiders sind doch so anarchisch. Ne? Von den anderen hast du aber seit Revolution auch nichts mehr gesehen. Außer, dass Wheeler Utah mal durchs Bild gelaufen ist. Na, aber ansonsten, wo ist eine Marina Shafir? Wo ist ein Cesaro? Oder Claudio Castagnoli? Die haben ja eingegriffen bei dem World Title Match bei Dynamite. Aber jetzt, ich weiß schon, was du meinst, so richtig an Substanz war das jetzt auch nicht. Die sind halt da, wenn sie gebraucht werden. Aber so einen richtigen Mehrwert haben sie momentan halt auch nicht. Ne, die sind ja immer noch Champs, ne? Kann das sein? Ja, die sind auch noch Trios-Champs. Und Pack siehst du natürlich auch wieder nicht, aber das ist bei dem ja auch nichts Ungewöhnliches. Ich hoffe mal, dass sie jetzt versuchen, die Death Rider-Storyline so schnell wie möglich zu einem Ende zu bringen. Ja, so schnell wie möglich. Naja, ich denke mal, All-In wird so der Knackpunkt sein. Im Juli dann, also wir müssen uns wahrscheinlich noch so 2 Monate ungefähr damit abfinden, denn da ist ja dann die richtig große Show. Wir haben jetzt noch Dynasty, dann noch Double or Nothing im Mai und dann Anfang Juli haben wir dann All In Texas. einem großen Stadion. Und ja, ich denke mal, da wird dann der große, das allergrößte Titelmatch dieses Jahr wahrscheinlich bei AEW stattfinden. Moxley, der jetzt die ganze Zeit als der Heel Champion natürlich dominiert hat, jeden Babyface besiegt hat und jetzt eben ja, dann wahrscheinlich gegen den Sieger vom Owen Hart Cup antreten wird. Da wurden ja auch schon ein paar Leute zumindest bestätigt, beziehungsweise haben sich dafür schon, haben da schon ihre Namen in den Topf geworfen, ne? In den Lostopf. Werden wahrscheinlich wieder 8 Leute drin sein, ich gehe mal davon aus. Single Elimination, also es könnte tatsächlich das beste und größte vom Namen her Owen Hart Turnier werden. Sollte es natürlich auch. Es geht um die All-In-Show, um den Main-Event von dieser Show und um den World-Title. Also von daher sollte das schon so aufgebaut werden. Und ja, bleiben wir mal beim World-Title. Wir hatten jetzt natürlich bei Revolution das Match mit Moxley und Copeland. Das war ja wahrscheinlich so, also für mich so einer der, ja, unspannendsten Main Events. Ihr habt, wenn ihr euch noch an die Preview oder an die, nicht an die Preview, wir haben keine explizite gemacht, aber an die Wochen davor erinnert, vor Revolution, als ich noch im Podcast war, da habe ich auch gesagt, das ist so die Fehde, diese Main Event Fehde mit Moxley und Copeland, die mich am wenigsten interessiert tatsächlich. Und so war das bei dem Match halt auch. Und jetzt haben sie ja ein Rematch gemacht aufgrund des Finishes beim Pay-Per-View, als dann Christian Cage noch mit involviert war. Und jetzt haben sie ein Rematch bei Dynamite gemacht. In einem Streetfight, da konnten dann alle eingreifen, das haben auch alle gemacht. Das war also wieder Overbooking des Todes. Moxley hat ihn wieder ausgechoked, also entschuldigt den Ausdruck, aber ja, same old shit, würde ich mal sagen. Ja, ganz einfach. Also bei Revolution war es noch semi-interessant, weil man endlich eben Christian von seinem Klemmbrett da befreit hat, also seinem verhinderten Koffer. Er hat ja jetzt sein Match eingelöst und man hat endlich auch die finale Geschichte dann zwischen ihm und Cope wieder aufgenommen. Die hatten sich ja schon vor Copes großer Verletzung ein bisschen gekappelt. Ne? Und jetzt denke ich mal, wird man es so bringen, dass sie erst halt dann eine Fehde gegeneinander machen. Vielleicht ist dann auch mit dem großen Match bei All In. Und dass dann vielleicht ein Christian sein Einsehen bekommt oder seine Patriarchy sich gegen ihn wendet und er dann so den letzten Tag Team Run mit Cope an seiner Seite hat und dann die beide ihre Boots im Ring zurücklassen im Finale. Das kann tatsächlich sein, aber dass eine Fehde ist. Patriarchy gegen Christian Cage und Copeland, also. Hallo, wir reden von AEW und dem Booking von Tony Khan. Da musst du mit allem rechnen. Ja, wahrscheinlich schon, ne? Das stimmt. Naja, gut. Wir kriegen jetzt auf jeden Fall dann offiziell Jon Moxley gegen Swerve Strickland, nachdem Moxley ihn halt schon wieder ausgechockt hat, also Adam Copeland bei Dynamite in einem Streetfight. Es war an sich vom Wrestling her, wie man es halt kennt, es ist schon solide. Es ist klar, es sind zwei richtig gute Leute, aber das Booking und die Fehde gefällt mir persönlich halt nicht. Deswegen fand ich das jetzt auch nicht so unterhaltsam, weil es halt immer dasselbe war oder dasselbe ist. Und er hat ihn jetzt zum dritten Mal quasi ausgechoked, beziehungsweise nicht, nee, zum zweiten Mal, glaube ich, bei Revolution war es ja Christian. Also ja, irgendwie ändert sich dann nichts und ja. Um jetzt schon mal, ich will nichts vorwegnehmen natürlich. Der Pay-Per-View ist noch nicht passiert, aber ich denke, das wird halt auch noch so weitergehen mit Swerve und Moxley. Dass da eben Moxley auch Swerve besiegt. Aber Swerve ist zumindest, wo ich sage, ganz ehrlich, das ist für mich ein besserer, sinnvollerer, beliebterer Challenger für den World-Title, der auch Sinn macht, weil er ein bisschen jünger ist, weil er einer ist, der auch bei AEW, sage ich mal, erst einen ganz großen Durchbruch hatte. Das ist einer von AEW so fast schon. Ja, Also, das war ja auch fällt das, mir was mehr. ich in den letzten Ausgaben immer wieder gesagt habe. Cope war nicht der passende Herausforderer und da auch nur ansatzweise zu glauben, dass der Mox den Titel abnimmt, habe ich nicht gesehen. Wenn, dann muss das auch aus der Historie dieser Storyline von den Death Riders, so wie es ja losging, dass Mox ja die junge Garde gegen die Alten aufwecken will. Muss das wirklich ein jüngerer Wrestler sein? Vielleicht hatte man ja Darby Allin im Sinn, aber der geht ja wieder bergsteigen oder will jetzt endlich bergsteigen, bis ihm vielleicht wieder ein Bus über den Fuß fährt. Und vor allem ein AEW-Eigengewächs, ne? Also mit richtigem Stallgurt. Das ist Kobe ja nun nicht. Und ich sag mal, da wäre ein Swerve Strickland auf jeden Fall ein passenderer Name. Also wenn der letzten Endes dann Mox den Titel abnehmen würde, wäre ich fein damit. Ja, er ist ja ein etablierter Main-Eventer. Sein Run letztes Jahr war super. Ja, dann war ein sehr würdiger World Champion. Und warum soll er jetzt nicht der sein, der endlich feststellt, dass in Mox Koffer doch kein Titelgürtel drin ist? Ja, also absolut. Ich finde auch, vielleicht kann man das auch mit der Cover-Storyline hier ein bisschen besser machen als die letzten Monate, aber das werden wir sehen. Die nächsten 2 Wochen sind ja noch Zeit. Ja, aber ich finde, Swerve habe ich auch schon in den letzten Podcasts gesagt, in denen ich dabei war. Da habe ich auch schon gesagt, dass Swerve eigentlich genauso wie Ospreay, genauso wie Hangman, genauso wie MJF, das sind für mich so die Herausforderer, die für mich Sinn ergeben, weil das einfach jüngere Leute sind, auch teilweise natürlich die in die Storyline reinpassen, vor allem halt Hangman und MJF noch mehr, weil sie halt von Anfang an dabei waren bei AEW. Und ja, selbst Swerve und Ospreay sind voll okay, gerade wenn es um diese, man, so blöd es klingt, aber diese Übergangstitelverteidigung geht, die aber trotzdem, sag ich mal, wo Leute abkaufen könnten, dass die den Titel gewinnen. Weil sie eben dieses Standing haben, weil sie so over sind, weil man denen immer den Titel geben kann. Und ich denke auch, dass es einer von den Vieren, die ich gerade aufgezählt habe, am Ende wird. Und ich denke auch, es wird bei All-In passieren. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen noch gedulden, aber ja. Das Match gibt es dann bei Dynasty tatsächlich. Mal schauen, was da die nächsten Wochen noch passiert. Ja, gab jetzt ein Angle mit Swerve und Mox schon mal und jetzt eben letzten Mittwoch bei Dynamite das Match, das mit Moxley und Copeland. Das heißt, das hat man jetzt erstmal ad acta gelegt, hoffentlich. Ich hoffe nicht, dass Cope jetzt erstmal wieder im World Title Match irgendwann ist. Ich glaube, der Zug ist jetzt abgefahren. Vielleicht bin ich dann wieder mehr interessiert in diese Main Event Storyline. Ja, kommen wir mal zum anderen World Title und zwar haben wir da Toni Storm, die jetzt ja wieder Champion ist seit der Australien-Show, seit Grand Slam Australia, hat dann den Titel nochmal verteidigt bei Revolution gegen Mariah May und ja, sucht jetzt nach neuen Challengern und die hat tatsächlich jemanden gefunden und zwar Megan Bain, die einzige, die wahrscheinlich in den letzten paar Monaten so richtig aufgebaut wurde als jemand Neues, als Heel in den Shows, hat jetzt auch einige Siege bekommen, gerade letzte Woche gegen Thunder Rosa bei Collision, die jetzt letzte Woche bei Dynamite gegen Chris Statlander im Main Event, was auch ein sehr gutes Match war, muss man sagen. Wahrscheinlich ihr bestes Showing bisher. Und danach gab es auch noch einen Brawl mit Toni Storm. Also da hat man jetzt schon einige Angles gemacht und es scheint jetzt auch das, ja, das World Title Match zu sein. Ist auch schon offiziell bestätigt tatsächlich. Ich sehe es ja nochmal gerade. Und ja, da kriegen wir Toni Storm gegen Megan Bain. Ja, wie soll ich das fragen? Bist du damit zufrieden oder findest du, da hätte man was anders machen können? Ja, es ist, Megan ist natürlich durch ihre schon physische Präsenz, sie ist ja sehr groß und auch kräftig, also so Richtung Chris Statlander. Die beiden werden sich ja jetzt auch in Kürze begegnen. Ring, ist schon rein davon her eine würdige Herausforderin, im Ring auch nicht total unbekannt, aber so noch nicht überhaupt, noch nicht als ernsthafte Gefahr aufgebaut. Ne? Also wenn die wirklich Toni den Titel abnimmt, dann ist das wieder das Toni Khan-Booking aus der Hölle. Im Moment würde ich Megan Bain eher so in eine Kategorie wie damals ein Ryback oder sowas einsortieren, ja, das große, bedrohliche Monster und wenn sie dann das erste Mal wirklich besiegt wird, ist die Luftpumpe, ist die Luft auch rausgelassen. Ja, aber ich finde, so jemand kannst du halt immer, das ist halt das Ding, diesen Fluch hat ja auch zum Beispiel Lance Archer immer gehabt, die kannst du halt glaubhaft immer in irgendeinen Titel mitstellen, ne? Also ich denke, ob es jetzt ja, gegen Tony ist. Dann weißt du genau, wie damals bei Nyla Rose, wenn die einen Titel mitstehen, verlieren sie es, Punkt. Ja, dann brauchst du dir das Titelmatch auch nicht mehr angucken. Ja, natürlich. Also da kann man natürlich Lehren draus ziehen. Ich finde auch eine Megan Bain, irgendwann muss sie schon mal jemand Großes besiegen, vielleicht auch mal einen Title Run haben. Muss ja kein langer Title Run sein, nee, aber jetzt nicht der World Title. Nee, man hätte sie. Naja, der andere ist ja Der wird auch gerade vom Heel besetzt. Das passt ja dann irgendwie auch nicht. Nein, ihr einfach eine Einstiegsfehde ohne irgendeinen Titel geben. Ich meine, du hast doch genug Leute, die vielleicht auch Verbindungen nach Japan haben, die vielleicht dann bei Stardom auch schon Berührungspunkte mit dir hatten. Und dann nimmst du davon ein und sagst, ey, hier, wir haben noch unfinished business aus Japan und das klären wir jetzt hier bei AEW. Na, und dann hättest du sie aufbauen können, hättest sie vielleicht diese Fehde dann gewonnen. Ja, aber am Ende wird sie gleich wieder auf den Titel losgelassen. Ja gut, ich glaube, das ist dem geschuldet, dass man halt momentan keine andere hat. Und das ist natürlich ein Armutszeugnis, ja, Das für das ist Booking. Aber eben, ja. das ist das Problem. Man hatte diese geniale Fehde über fast oder sogar über fast ein oder über 12 Monate hinaus sogar. Tony gegen Mariah. Das ging hin und her, erst als sie an ihrer Seite war, also wie es so richtig losging. Na, da hättest du daneben schon im Hintergrund die nächste aufbauen müssen. Aber das kriegt Tony Khan nicht hin. Er will es entweder nicht oder er hat den Blick dafür nicht. Na, dass du dann sagst, hier ist die nächste Herausforderin, ihr kennt ihre Story und dann kannst du auch sagen, also Megan, die hat jetzt hier Chris Statlander, Willow Nightingale und wer weiß nicht wen alles besiegt. Die hat das Format jetzt oder die Gefährlichkeit, Tony anzugreifen. Aber so wie jetzt, einfach so ein, zwei Siege gegen allen schuldigen Respekt Thunder Rosa, die ja im Moment auch eher wie ein Edeljobber daherkommt, auch nichts hat, das bringt's nicht. Das ist kein glaubwürdiger Aufbau. Ja, an sich, ich muss aber sagen, also ich kann das auf jeden Fall verstehen, aber ich muss sagen, für das erste Match, ich bin ja immer jemand, der sagt, gib denen schon mal eine gute Bühne, um was zu zeigen. Und ich denke mal, das wird ihre Bühne jetzt sein. Wenn sie da verkackt, sage ich mal, in dem Match gegen Toni Storm, dann wird es wahrscheinlich für sie auch schwierig, in Zukunft da irgendwo ranzukommen an große Positionen. Ich denke mal, das wird ihre Chance sein, ihre Möglichkeit sein. Du hast gesagt, sie hat einen tollen Look. Sie hat leider noch nicht so, ja, wirkliches Charisma, weil sie halt auch noch nie eine Promo gehalten hat. Das ist auch das Ding. Also das ist das, was mich am meisten stört bei dieser Fehde oder bei diesem Aufbau, dass sie halt, seitdem sie reingekommen ist, noch keine Promo gehalten hat. Du weißt nicht, wer sie ist. Sie ist halt irgendeine griechische Göttin oder was auch immer. Aber irgendwie so rein, die kommt direkt aus Assassin's Creed Odyssey. Aber ansonsten weißt du halt nicht, was jetzt ihre Ja, Absichten eben, ne? sind. Ne? Das wäre so cool gewesen, so wie du sagst, irgendwo eine Backstage-Promo, hey, ich bin jetzt hier bei AEW, will alle fertig machen und bla bla bla. Oder so wie es früher, man mag es hassen, wie es bei WWE oder WWF früher war, einfach ein Vorstellungsvideo. Ne? Mir war das schon wieder zu viel. Ich habe mir diese Woche Dynamite angeguckt und mir war das schon wieder zu viel, dass ich, oder ich glaube, das war bei Dynamite, dass mir fünfmal irgendwie dasselbe gezeigt wurde und die Werbeblöcke so lang oder a few minutes ago. Ne? Ja, als ob die Fans so doof sind, dass sie in den letzten 5 Sekunden vergessen haben, was gerade passiert ist. Nee, das müssen wir denen nochmal zeigen. Musst du nicht. Dann Ja zeigst du gut, denen aber halt das hat einen Hintergrund. ja, leider. Na, Nee, und das hat einen Hintergrund, weil die bei dieser Show letzte Woche bei Dynamite am 19.03., da hatten sie tatsächlich im Vorfeld in dieser Stadt war so ein Blizzard. Das heißt, da konnten nicht alle hin zur Show. Die angekündigt wurden, waren da. Das heißt, die Matches gingen ein bisschen länger. Und die konnten nicht so viele Angles machen bei der Show, was sie eigentlich geplant hatten. Das heißt, die mussten ein bisschen was an Videomaterial immer hin und her schieben. Ich glaube, das ist das, was du meinst. Ich glaube, deswegen hat sich das so ein bisschen wiederholt, manches, oder man hat sehr viel nochmal im Recap gehabt, weil halt einfach nicht alles möglich war, was sie eigentlich geplant hatten. ja, aber das ist ja schon generell eine Krankheit, solange wie es AEW gibt, dass die einfach ihre neuen Leute nicht vorstellen. Genauso zum Beispiel wie ein Mike Bailey. Na, der ist jetzt da als Mystery Man in diese Geschichte um die International Championship reingerutscht. Nicht jeder hat vorher Mike Bailey bei TNA oder im Indie-Bereich gesehen. Da wäre es vielleicht einfach eine 2-3 Minuten Promo. Hier, ich bin Mike Bailey, bin ehre meinen Sensei und so weiter und so fort und will immer sportlich ehrbare Kämpfe abliefern. Einfach mal sowas, dass du irgendwo zumindest mal einen Ankerpunkt hast, wo du dich dran festhalten kannst. Na Ja, ja, absolut, absolut. Megan ist groß, böse und zerstört alle und sagt nichts. Ja, das machen aber gefühlt 3/4 aller anderen Wrestler, die irgendwo oder Wrestlerinnen, die irgendwo rumlaufen, auch. Fertig. Das hebst du nicht raus. Ja, das Problem ist, das hat vor 30, 40 Jahren funktioniert. Das kannst du halt heutzutage nicht mehr so machen, Ne, in der eben, Art ne? und Weise. Ja, also auch, ich meine, zum Thema Mike Bailey kommen wir gleich. Das wäre dann das nächste Match, was ich ansprechen wollen würde. Ja, Toni Storm gegen Megan Bain ist damit aber jetzt halt eben das Title Match für AEW Dynasty am 6. April, am Sonntag, in 2 Wochen. Und ja, ich bin trotzdem, ich muss sagen, das ist so ein Match, das finde ich okay, weil ich bin mal gespannt, was Megan Bain halt zeigen kann in so einem Match, weil ich denke mal, die wird hier schon ein bisschen Zeit bekommen, ne, gegen Toni Storm. Von daher auf das Match an sich bin ich schon gespannt, aber ich bin halt noch nicht so bei dem Charakter drin. Ich denke, es sind die wenigsten. Von daher, ja, wie du auch schon gerade gesagt hast, kann ich auf jeden Fall zustimmen. Es ist halt zu wenig, um jemand Neues da vorzustellen, um jemand Neues wirklich glaubhaft in diese Position zu bringen, dass man auch wirklich glaubt, dass jemand da eine Chance hat, dass man sie glaubhaft irgendwie ja, darstellt als Challenger für den World Champion, einen wahrscheinlich den größten Star mit Mercedes, den die Frauendivision hat. Das ist dann momentan halt schon ein bisschen mau. Also das muss man halt schon sagen. Definitiv, ja. Naja, wir werden es sehen. Also, das Problem war ja nie, dass die Matches bei den großen Pay-per-Views dann schlecht waren. Na, nur der Weg dahin war manchmal etwas mehr. Und so ist es halt hier bei Tony und Megan auch. Ich möchte aber eins erwähnen: Also, Tony ist ja doch nur wieder timeless. Na, sie hat ja nur die junge Toni Storm geschauspielert. Aber, und das möchte ich doch lobend erwähnen, aus meiner Sicht, es ist jetzt nicht mehr diese Toni Storm, diese Timeless Toni Storm, die dann so wirklich overacted, ne? Die ihre Arme durch die Gegend wirft und so theatralisch auftritt. Sie hat jetzt, zumindest habe ich so den Eindruck, einen mehr ernsteren Touch, ist aber immer noch diese Diva. Ja, also das schon auf jeden Fall. Na gut, sie muss sich ja irgendwie weiterentwickeln, ne? Die Fehde ist ja jetzt vorbei mit Mariah May, zumindest erstmal. Ja, mal schauen, was sie da jetzt draus machen. Also ja, wo das dann hinführt. Aber ich bin, das Ding ist halt, sie ist halt so in dem Charakter sehr over und einer der größten Stars. Von daher sollten sie das auch weitermachen, ne? Wenn es Geld bringt, wenn es Nö, Zuschauer bringt, dann sollen sie es weitermachen. das ist richtig, aber das war ja auch das, was ich immer gesagt habe. Es hat sich ja beim Timeless-Charakter nichts 0,0 bewegt. Und das ist jetzt eben anders. Und dann kann sie ja auch weiter der Timeless bleiben, nur halt eben mit ein paar Stellschrauben drehen und ihr einfach so eine neue Richtung geben. Ja, mal schauen, ob sie das schon in dem Match mit Megan Bain zeigen kann. Das werden wir sehen bei Dynasty dann in 2 Wochen, am 6. April. Ja, du hast schon angesprochen, gehen wir gleich mal ins nächste Match. Das dritte Match, was schon bestätigt ist für Dynasty, und zwar das AEW International Championship Match. Kenny Omega wird verteidigen gegen einerseits Mike Bailey und andererseits Ricochet. Ja, Kenny Omega hat eine Promo gehalten, gleich zu Anfang der vergangenen Woche, also der Woche nach Revolution, der Dynamite Show. Und zwar hat er gesagt, dass er halt, ja, auf jeden Fall seinen Titel verteidigen möchte bei Dynasty und gegen den Besten der Besten. Und deswegen hat Tony Khan ein tolles Turnier aufgestellt mit ja, insgesamt tatsächlich 4 Matches, aus denen dann die Sieger in einem Four-Way-Match aufeinandertreffen. Und dann der Sieger aus diesem Four-Way, ja, sollte dann gegen Kenny antreten. Am Ende waren es dann 2 mit Mike Bailey und Ricochet, da beide tatsächlich Mark Davis pinnen konnten. Es gab einen Double-Pin jetzt bei der letzten Dynamite-Ausgabe. Und damit haben wir ein Freeway beim Pay-Per-View. Habe ich an sich nicht mit gerechnet. Ich dachte, Ricochet wird das Ding gewinnen, weil es wäre eigentlich ein cooles Match. Und Ricochet hätte sich das nach den letzten Monaten, vor allem seit diesem Jahr, in seinem neuen Charakter als Heel, hätte der sich das schon verdient, ein Singles-Match gegen Kenny. Hätte ich auch tatsächlich ein bisschen besser gefunden, muss ich sagen, ein Singles-Match. Aber hey, so ist es eben. So ist der Aufbau halt ein bisschen blöd, ne? Jetzt mit einem Freeway. Ich finde es cool trotzdem, dass Mike Bailey reinkommt an sich, weil Mike Bailey ist super. Du hast schon gesagt, man hat ihn halt reingebracht als Wildcard in einem dieser Matches gegen, Beast Motors bei der Woche nach Revolution. An sich ganz cool, war auch ein tolles Match. Der hatte auch jetzt hier bei dem Four-Way ein tolles Match gehabt. Alles kein Ding. Aber das Problem ist halt hier auch wieder, er kommt rein, keiner weiß so wirklich, wer er ist. Außer die ihn halt schon bei TNA oder bei New Japan oder in den Indies gesehen haben, bei PWG, wo auch immer. Das ist manchmal eben das Problem, ne? Zum Beispiel auch, deswegen wollte ich das vorhin ansprechen, Rivera aus den Kommentaren im Forum hatte auch das gesagt vor ein paar Wochen, ist schon jetzt fast einen Monat her, noch vor Revolution hat er auch gemeint, dass er Mike Bailey nicht wirklich kennt, weil er eben TNA nicht wirklich guckt. Ne? Hat halt nur Gutes über ihn gehört, aber das ist halt das Ding. Ich glaube, so geht es vielen Zuschauern von AEW, die halt ihn vielleicht schon mal gehört haben oder gehört haben, dass er gut ist. Vielleicht von dem Match gegen Ospreay gehört haben bei TNA, aber ansonsten haben die keinen Bezugspunkt zu Mike Bailey und da weiß man halt momentan auch nicht, okay, was ist jetzt sein Ziel? Er kommt halt in das Turnier rein, gewinnt nochmal, ist jetzt im Titelmatch, okay, cool. Ja, das ist es halt. Nebenbei bemerkt, großer Fehler, TNA nicht zu kommen. Ja, gut, das ist deine Ansicht. Ja, das ist meine Ansicht und die werde ich auch weiterhin glühend vertreten. Ja, also Mike Bailey ist ein Könner seines Fachs. Also der wird definitiv in dem Match und auch mit einem Ricochet und einem Kenny Omega dann super Three-Way hinlegen. Ich habe aber so das Gefühl, dass man jetzt Mike und Ricochet mit ins Match gebracht hat, weil man schon für die Zeit nach Dynasty dann plant, also ich rechne hier zum Beispiel mit einer Titelverteidigung von Kenny, dass aber einer von den beiden halt von ihm gepinnt wird und der andere, ich sage jetzt mal zum Beispiel, Kenny pinnt Mike und Ricochet hinterher diese klassische Heel-Phrase bringen, ja, aber mich hast du nicht gepinnt, jetzt will ich mein Einzelmatch haben. Und dass man daraus dann eine größere Fehde strickt, weil ich hoffe mal nicht, dass man ein Kenny Omega mit dem Titel dann ohne Fäden einfach so durch die Wochen und Shows und so schickt. Ja, absolut. Das fände ich auch tatsächlich sehr gutes Booking. Also wenn sie das machen, dass halt Kenny hier, dass Bailey hier sein erstes Pay-Per-View-Showing bekommt, der wird absolut überzeugen. Ich glaube, davon können wir ausgehen. Hat er schon bei Dynamite jetzt gezeigt in den Matches, in denen er war. Und ja, ich denke, das wird ein großartiges Match. Match of the Night-Charakter hat es auf jeden Fall. Und ja, ich denke auch, das wird glaube ich auch so passieren, dass Kenny eben Mike Bailey pinnt und dass man dann eben Ricochet gegen Kenny bringen kann. Das passt auch in den Ricochet-Charakter rein, dass man das dann noch zieht bis Double or Nothing und dann hat man da noch ein Match und dann hat man ja wahrscheinlich schon für Kenny dann ja, das große... Das steht ja, glaube ich, sogar schon fest, dass bei All In Kenny gegen Okada 4 kommt, Title for Title, The Winner Takes All und dann gibt es endlich die AEW Intercontinental Championship. Weil sie die beiden, also ich habe zumindest Gerüchte gehört, dass sie die beiden Titel vereinigen wollen. Hm. Ja, wäre auf jeden Fall auch sinnvoll. Ja, würde auf jeden Fall auch passen für das Match, dass man halt dieses Match da bringt, Champion gegen Champion und ja, das erste Mal auf amerikanischer Bühne mit Kenny und Okada, das wäre schon cool. Aber deswegen finde ich das logisches Booking. Also an sich, ich hätte natürlich Ricochet gegen Kenny im Singles Match besser gefunden, aber vielleicht bekommen wir das ja dann bei Double or Nothing. Von daher bin ich da komplett konform mit, weil Ricochet sollte, finde ich, schon in diesen Titelmatches bleiben, weil Ricochet für mich wahrscheinlich der beste Charakter ist dieses Jahr bei AEW und so mit Hangman Page zusammen, für mich meine Lieblingscharaktere. Und ja, deswegen finde ich, würde es mich freuen, wenn er halt zumindest für diesen Aufbau von Kenny und Okada dann noch dazu beiträgt, dass er halt immer wieder tolle Matches hat gegen eben Kenny und ihn overbringen kann. Das finde ich schon ganz nice. Definitiv. Genau, also das können wir euch auf jeden Fall empfehlen. Also das Mike Bailey-Match gegen Beast Mortos bei Dynamite, das war ganz nett. Wir hatten da außerdem bei dieser Show, das war am 12.03. bei der Dynamite nach Revolution, hatten wir noch Orange Cassidy gegen Hechicero. Das war der Main Event, das war okay, war ein gutes Match, aber ja, als Main Event von der Dynamite weiß ich jetzt nicht, ne, weil Hechicero gefühlt nie ein Match hat bei AEW und auch nie gewinnt. Deswegen, ja, weiß ich jetzt nicht, ob das so sinnvoll war. Dann hatten wir bei Collision, hatten wir Shibata gegen Ricochet. Da hat Ricochet dann gewonnen, logischerweise, und ja, konnte sich damit für dieses Four-Way qualifizieren. Und wir hatten Mark Davis gegen Mark Briscoe. Mark Davis ja, war auch dann, kriegt auch hier einen Sieg über Mark Briscoe bei Collision. Das war auch ganz nett. Das war am 15.03. bei der Collision-Show. Also beides, sowohl Shibata gegen Ricochet als auch Davis gegen Briscoe. Und ja, damit waren die beiden dann im Four-Way. Das Four-Way gab es dann bei Dynamite am 19.03. Da konnten sich dann Ricochet und Bailey dann nach einem Double-Pin an Mark Davis durchsetzen. Und ja, somit ist das Match entstanden. Also eigentlich, ja, ein simpler Aufbau, jetzt nichts Wildes. Aber ich denke mal, vor allem mit Ricochet, ich hoffe mal, dass der noch ein paar Promos bekommt, weil die sind immer unterhaltsam gegen Kenny und gegen Bailey. Ich glaube, das könnte ganz witzig werden. Von daher, ja, darauf bin ich schon gespannt. Und ja, ist dann quasi das dritte Match, was wir haben, was offiziell ist für die AEW Dynasty Card. Ja, was könnte denn noch drauf kommen? Ich habe mir so ein paar, also zwei Matches habe ich mir zumindest noch aufgeschrieben, die ich sehr wahrscheinlich halte, dass die auf die Card kommen. Zum einen ist das Mercedes Moné gegen Aphina, tatsächlich. Denn man hat jetzt Mercedes Moné gegen Billy Starks gebracht. Das hat man auch jetzt schon so ein bisschen aufgebaut. Ne? Jetzt gab es eben das Match bei der letzten Dynamite am 19.03. Sogar was? Es war, glaube ich, sogar auch ein Title-Match. Ne? Ja, auch ein Title-Match. Und ich denke jetzt, der nächste logische Gegner wäre dann Fina für Mercedes, weil Mercedes gemeint hat, wer auch immer die Billy Starks trainiert hat, der weiß nicht, was sie gemacht haben. Von daher, Fina hat ja die Storyline bei Ring of Honor, dass sie eben Billy Starks so ein bisschen trainiert hat die letzten Jahre und ja. Ja, und sich dann mit ihr verkracht hat. Genau, also deswegen glaube ich, dass das so das Match sein wird, auf was sie anspielen. Juhu, dann darf sich Mercedes dann Gürtel 5 um die irgendwo noch hinhängen und dann sieht sie wirklich bald aus wie Ultima Dragonda, ne, wenn sie dann irgendwann auch noch ROH Women's World Champion wird. Ich glaube nicht, dass sie das machen. Ich glaube Ich glaube nicht, aber dass. auch nicht, dass Athena Mercedes besiegen wird, weil dafür ist sie jetzt im normalen AEW-Fernsehen überhaupt nicht aufgebaut. Ich glaube auch Ne? nicht, dass das ein Title-for-Title-Match wird. Ich denke, sie wird einfach challengen und das war's. Wird verlieren. Naja, okay, dann Ich brauchst weiß du nicht, ob so. das sinnvoll ist, dass man Ring of Honor Champion gegen den TBS Champ stellt, aber ja, ist halt, Ring of Honor ist halt nur mal zweite Garde. Also an sich, ja, so ist es eben. Sie hat halt kein Singles-Match verloren seit gefühlt 3 Jahren. Von daher weiß ich jetzt nicht, ob das so sinnvoll ist, sie dann hier verlieren zu lassen, aber es ist halt gegen Mercedes. Sie ist halt ein größerer Star, von daher. Also ganz ehrlich, Athena gehört eigentlich von ROH weggeholt und vollends zu AEW geparkt, weil sie halt bei ROH auch schon alles etwas despektierlich gesagt zwei oder dreimal durchgewrestelt hat und da keine niemand mehr ist, der ihr glaubwürdig noch gefährlich werden könnte. Na? Und bei NXT wäre sie in der Situation jetzt spätestens zum Call-up in die Main-Shows bereit für WWE. Ja, an sich schon. Ich meine, das ist logisch. Also vom Work her auf jeden Fall. Aber das Ding ist halt, du brauchst halt auch jemanden für Ring of Honor irgendwo. Na, das ist das eine. Ja. Und das andere ist natürlich, ich meine, ich sag's so, wie es ist. Das, was sie bei Ring of Honor gemacht hat, wäre nie passiert, wäre sie bei AEW gewesen. Von daher, fand ich das an sich gar nicht so schlecht. Klar, man könnte sie immer mal reinholen. Und man merkt halt jetzt schon, man hat keine. Sowohl für Toni Ja, Storm als eben. auch für Mercedes. Man hat nicht so wirklich jemanden. Ich habe ja gedacht, dass sie halt irgendwas mit. Ja, gut, Harley Cameron hatte jetzt erst ein Titelmatch, ne? Aber. Guck mal, das wäre es doch damals genau Naja. gewesen. Ne? Also hättest du zum Beispiel, als das bei ROH heiß war, Athena den Titel an Billy Starks droppen lassen, Und Billy wäre da neuer ROH Women's World Champion gewesen, dann hättest du Athena super zu AEW holen können, da ihr so erste Gegnerin geben, dass sie halt sich einen Namen macht, dass sie vielleicht dann auch irgendwie eine namhafteren Face mal besiegt. Und dann hätte sie sich schon so ein bisschen vorbereitet, dass sie dann vielleicht irgendwann auch mal nicht mehr so gänzlich unbekannt ist, weil ich möchte meinen, dass kaum ein AEW-Fan auch ROH verfolgt, dass sie dann halt eben bereit gewesen wäre, auch mal ein Programm mit einer Tony oder mit einer Mercedes über längere Zeit zu gehen. Ja, also das wäre vielleicht der Move gewesen, dass man halt Billy Starks gegen Athena gewinnen lässt, nochmal Ende letzten Jahres und dann Athena quasi dann als erste Gegnerin jetzt auch für Toni Storm hätte oder zumindest oder dann eine neue Fehde aufbauen könnte. Das wäre auf jeden Fall möglich gewesen, weil das, glaube ich, hätte auch viel mehr Leute interessiert. Aber hey, wir können nichts machen. Es gibt Mercedes gegen Athena wahrscheinlich um den TBS-Title. Dann bei Dynasty wird auch natürlich ein richtig gutes Match. Also das ist halt das Ding. Es wird halt ein tolles Pay-Per-View-Match. Also dafür könnte man auf jeden Fall schon einschalten, wenn es denn passiert. Das ist halt noch nicht angekündigt, aber es wirkt wahrscheinlich so, dass es kommen wird. Da werden wir die nächsten Wochen dann aufmerksam verfolgen. Ja, genauso was auf jeden Fall jetzt auch mal beim Pay-Per-View kommen könnte. Und zwar ist das Rematch zwischen Adam Cole und Daniel Garcia um den TNT Championship. Die hatten ja, glaube ich, schon vor geraumer Zeit, ich glaube noch im Februar, ein Match gehabt. Da konnte ja Garcia auch verteidigen. Jetzt hatten wir bei der letzten Collision, also bei der aktuellen Collision jetzt am 22.03., also für uns gestern Nacht auf heute Morgen, so ungefähr, könnte man sagen, gab es das Rematch, und zwar Adam Cole gegen Garcia um die TNT-Teile, was in einem 20-minütigen Time-Limit-Draw geendet ist. Ja, war natürlich ein sehr gutes Wrestling-Match, weil sie haben sehr viel Zeit bekommen und die beiden haben da auch die Crowd mehr mit reinbekommen am Ende, also es hat mir auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Habe ich sehr aufmerksam verfolgt und ja, also ich denke mal schon, dass die jetzt das Match auch mal Richtung Pay-Per-View stellen und dass wir da dann vielleicht sogar einen Titelwechsel sehen. Ich hoffe es. Ja. Ja, aber also das würde ich hoffen, weil der Titel würde eher zu Adam Cole und seinem Undisputed Kingdom jetzt eher passen als zu Daniel Garcia, weil das Problem ist, wir haben natürlich die ganze Zeit gesagt, ey, hier zündet mal so die Rakete für Daniel Garcia. Ne? Der ist gut, der steht da irgendwie in der zweiten Reihe und irgendwie hat er was. Dann geben sie ihm den Titel und machen dann gefühlt nichts, außer ihn in irgendwelche random Multiman-Tag-Team-Matches zu stecken und ihn als in den Titelgürtel spazieren tragen zu lassen. Aber Titelverteidigung, richtige Titelmatches hatte er ja in der Zeit kaum. Vielleicht, die kannst du vielleicht an einer Hand abzählen. Na, und das ist für mich kein würdiges Showing eines Champions. Ja, da merkt man halt immer wieder, dass halt, obwohl so jemand Neues dann Champion wird, dass anscheinend ihm nicht zugetraut wird, dass er glaubhaft diese großen Namen besiegen kann. Dann sollen sie ihn nicht zum Champion machen. Absolut, das ist die richtige Folge, das wollte ich gerade auch sagen. Das ist für mich dann halt immer dieses Alibi-Booking, wie ich es gerne nenne, weil das einfach, du bringst jemanden, ich meine, ich sehe das auch in Japan öfters, wenn du halt jemanden Junges da reinbringst, dann besiegt er auf dem Weg dahin meistens einen großen Namen und dann hast du in der ersten Titelverteidigung, wenn er den Titel gewinnt, auch gleich einen der größten Stars und den besiegt er oder er verliert halt, aber dann besiegt er ihn später nochmal. Das weißt du und hier hast du halt das Problem, du hast das Gefühl, der wird Champion, okay, das ist jetzt gefühlt ein Jahr zu spät und dann wird er Champion und jetzt ist halt nichts. Also jetzt hat er mal eine kleine Fehde hier gegen Adam Cole, aber selbst da merkt man ja, er hat jetzt einmal so halbwegs gewonnen, so ganz knapp. Jetzt war es ein Draw. Es wird wahrscheinlich wieder ein Rematch geben. Also man versucht es irgendwie auf Biegen und Brechen hier länger zu halten. Ich meine, das ist natürlich gutes Wrestling, kein Problem, aber das irgendwie haut mich das nicht so um. In der Fehde, was es da aber auch gab, war letzte Woche, bei der letzten Collision, am Tatsächlich, ich muss mal so hochscrollen, am 15.3. genau, als es auch die Qualification-Matches gab für das International-Title-Contenders-Match, hatten wir auch im Main-Event, glaube ich, Undisputed Kingdom gegen FTR, also Kyle O'Reilly, Roderick Strong gegen FTR, richtig, richtig gutes Wrestling-Tag-Team-Match. Das muss man echt sagen, da haben sie echt abgeliefert, war richtig, richtig gut. FTR scheint ja momentan auch so in Richtung Heel-Turn zu gehen vielleicht, ne? So wie das die letzten Wochen so schien, zumindest in Ja, den Angles auch danach. ich glaube, bei dem Match, was du eben erwähnt hattest, wollten sie ja hinterher noch Shake-Hands machen. Und war das nicht Cash Wheeler, der den dann verweigert hat oder so? Ich Irgendwie glaube, was war das? Dex. Ich glaube, Oder Dex war es. einer von den beiden jedenfalls hat Ja. kein Shake-Hands gemacht und ist gegangen. Ja, oder hat sich dann aus dem Ring entfernt und ja, muss man mal schauen. Ja, mit den beiden müsstest du auch mal wieder was machen, die denen eine neue Richtung geben, einen neuen interessanteren Touch, dass sie vielleicht dann auch mal wieder in Richtung Titel gehen können. Weil zum Beispiel so Hurt Business gegen FTA fände ich schon ein interessantes Match oder ein interessantes Programm. Da kannst du bestimmt auch eine gute Fehde draus stricken. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Oder selbst auch gegen Undisputed Kingdom. Also ich hätte auch nichts gegen Roderick Strong und Klar. Kyle O'Reilly als Challenger zumindest. Das könnte man schon machen. Sind auf jeden Fall zwei Tag-Teams, die jetzt so in einer gewissen Fehde sind. Also das ist ja immerhin schon mal okay, dass man da vielleicht einen Contender aufbaut für Dynasty dann, weil da haben wir jetzt auch noch nicht so viel. Es war ja jetzt immer Archer und Brian Cage im Gespräch oder ne, hat sich so ein bisschen angedeutet, ist aber auch noch nichts offiziell, deswegen will ich da auch nicht zu voreilig sein. Auch das könnte halt auch noch passieren. Ja, genau. Also, das sind eigentlich so, ich habe jetzt schon ein paar Matches hier gesagt, die ihr auf jeden Fall angucken könntet auch, ne, bei den letzten Shows. Ich habe natürlich noch klar, weil es halt eben ein World Title Match war, Jon Moxley gegen Adam Copeland hier, den Street Fight von Dynamite aufgeschrieben. Was sagst du denn eigentlich? Das haben wir jetzt noch gar nicht besprochen. Was sagst du eigentlich zu dem Spot mit dieser Nagel, diesem Nagelschläger da? Was auch wie, immer, Baseballbat mit Nageln. nee, ein Kantholz mit Nageln war das. Das war War es kein. ein Holz? Ja, Irgendwie sowas, ja. oh, das kennt man aus TNA von Abyss. Aha. Das war seine in Anführungsstrichen Freundin. Wie hieß das Ding dann noch? Naja, irgendeinen Namen hatte das jedenfalls. Ja, das hatte Mox dann mal schön im Rücken stecken und ist damit durch die Gegend gelaufen. Und Ja, gut, ne? hinterher hat man dann auch so richtig schön die Löcher gesehen, wo es rausgesaftet ist, ne? Also, wenn das geplant war, krass, weil das war schon heftig. Man hat aber auch gemerkt, irgendwie, dass Moxley, ich glaube, weil da kam dann Utah und der Ref, die haben dann versucht, das Ding rauszuziehen. Es ging nicht raus. Und dann hat Mox Utah angeschrien: Ja, du, das Spot. Er wollte wahrscheinlich, dass es erstmal, dass Jutta seinen Spot macht, dass er da irgendwie erstmal Ah, chillen kann. Janice hieß es. Dennis, okay. Janice, genau. Das war auch so ein Kantholz, Okay. auch so mit. Ich glaube, da waren es eher auch so Nägel und ja, genau, Janice. Okay, ja gut, das hat halt Copeland hier rausgeholt und ja, das war einfach, ja, war ein bisschen brutal, aber ja gut. Moxley hat sich gedacht, komm, ich fahre hier 10 Stunden zu der Show, weil ich nicht fliegen kann durch den Schneesturm. Mach's, hau so ein Match raus, Naja, fahr 10 Stunden wieder zurück. ist er zu Toni hingegangen, so, ich bin hier jetzt 10 Stunden gefahren, dann will ich heute aber auch ordentlich bluten. Das musst du mir So mindestens ungefähr, geben. ja. Na, wir wissen ja, das macht er ja immer besonders gerne. Genau, ja, aber das Match, falls ihr auf komplette Violence, also Gewalt und Blut und ja, sowas steht, dann schaut euch das Match auf jeden Fall noch an, wenn ihr es nicht gesehen habt. Ja, an sich an Angles gab es jetzt auch nicht so viel Interessantes. Ich möchte aber noch zwei Sachen ansprechen. Ne? Wir haben vorhin schon den Owen Hart Cup angesprochen. Ja, der wird ja jetzt irgendwann passieren. Ich nehme mal an, wir nehmen alle an vor All In, weil darum geht es ja, um das World Title Match für All In. Es wurde aber noch kein Datum so richtig festgelegt, wann der Cup dann startet. Ich denke mal so, vielleicht auf der Road to Double or Nothing oder vielleicht dann bei Double or Nothing, könnte ich mir auch vorstellen, wird das dann passieren. Wir haben allerdings schon Promos gehabt, sowohl von Ospreay als auch von Hangman. die sich schon für den Owen Hart Cup beworben haben. Das heißt, es wären zwei interessante Challenger schon mal. Das wäre echt cool. Und tatsächlich, was ich auch noch gedacht habe, weil der auch in der Promo drauf eingegangen ist, und zwar Jay White. Also das wäre auch noch jemand, der ja vielleicht einen Spot in diesem Cup haben wird. Also weil er hat ja momentan auch nichts zu tun. Von daher, ja, sind das so drei Namen, die für dich gut klingen für den Cup? Oder Abby, also es wäre definitiv mal ein prominenter besetzteres Turnier, als es sonst immer so ist. Weil wenn du dir, egal ob du jetzt hier den Owen Hart Cup nimmst oder das Continental Classic oder irgendwelche anderen Turniere zwischendrin, wenn du dir die Teilnehmerliste anschaust, dann siehst du an den Namen meist vorher schon mindestens, wer im Finale steht, wenn nicht sogar den Gewinner. Ohne dass das Turnier vorher schon gestartet ist. Und wenn du hier gleich die ganz großen Namen reinhaust und dann ein richtig schönes, großes, fettes Finale bei Double or Nothing bringst, also bis dahin zwischen Dynasty und Double or Nothing ist ja, glaube ich, auch ein bisschen mehr Zeit als jetzt zwischen Revolution und Dynasty. Da kannst du das Turnier dann richtig schön in den Shows herausstellen und dann die großen Finals. Es wird ja, denke ich mal, auch wieder ein Damenturnier geben. Die Finals dann bei Double or Nothing mit auf die Karte packen und dann die beiden Sieger dann die großen Herausforderer für All in Texas draus machen. Und dann brauchst du natürlich auch ein Teilnehmerfeld an so einem Turnier, was dann nachher auch einen würdigen Herausforderer für Mox und oder Swerve dann bedeutet. Ne? Ja, absolut. Also kann ich mir auch vorstellen, dass sie das eben jetzt so anfangen, die nächsten ein, zwei Monate, dass es dann bei Double or Nothing dann die Sieger gibt für den Frauentitel, für den Männertitel und dann haben wir das auch, da haben wir noch Okada gegen Omega und beide Titel wahrscheinlich, also da hat man ja schon mal ein gutes Grundgerüst für die Card. Ich denke auch mal, wer noch drin sein wird, ich glaube doch nicht, dass er weit kommen wird, logischerweise, aber ich denke, der wird trotzdem drin sein, weil es ihm viel bedeutet, und zwar Jeff Jarrett. Ich denke, der wird da wieder reinkommen in das Turnier, und ja gut, da hätten wir schon mal vier Leute, ja, mal sehen, vielleicht kommt ein Swerve noch rein, vielleicht MJF. Also das ist ja alles möglich. Also da hättest du schon an sich von den ganzen Leuten, die jetzt dieses Jahr schon gesagt haben, dass sie World Champion werden wollen, hätte man schon ganz viele drin. Und das wäre schon cool. Da hast du ja viele Möglichkeiten. Also gerade Ospreay und Hangman sind ja schon zwei Challenger, die absolut Sinn machen. Nö, das definitiv. Also besonders Hangman jetzt durch seinen großen Sieg gegen MJF. Da ist er für mich wieder so in die oberste Schublade ins Main Event Picture mit reingekommen. Und da wäre auch ein Teilnehmer. MJF könnte es natürlich auch ins Turnier bringen, dann könnten die beiden ihre Geschichte fortsetzen. Und mal schauen, man muss ja jetzt auch gucken, wie es da mit MJF und dem Hurt Syndicate, wir sollten nicht immer Business sagen. Na, das ist uns ja bei unserem großen Artikel bei am Karat-Wochenende auch ein bisschen passiert. Da haben wir ja auch konsequent unsere Predictions für Revolution zum Hurt Business abgegeben. Glücklicherweise konnte ich das dann noch korrigieren. Na, nee, also wie das dann mit MJF und dem Syndicate weitergeht, weil ich glaube nicht, dass man diese Geschichte jetzt so startet, ohne um sie dann einfach wie eine heiße Kartoffel fallen zu lassen. Ja, auf jeden Fall. Mal sehen. Vielleicht ist es ja auch was für später im Jahr noch was noch möglich sein kann. Ja, aber ich muss sagen, also um jetzt nochmal zum Owen Hart Cup zu kommen, wenn MJF auch drin ist, das wäre auch mein Booking tatsächlich, dass man in den Halbfinals dann Ospreay gegen MJF macht und Hangman gegen Jay White, weil da hat man zwei Fäden vom letzten Jahr, die man aufgreifen könnte, wo auch alle gewinnen könnten, alle ins Finale kommen könnten und dass Hangman dann das erste Mal Jay White quasi besiegt. Na, da hätte man da wieder einen Payoff und dass dann eben Ospreay MJF eben auch besiegt, meinetwegen oder sowas. Na, jetzt, oder vielleicht auch MJF besiegt Ospreay und dann hast du im Finale Hangman gegen MJF, hast du Face gegen Heel, hast du ein Rematch, also es wäre auch sinnvoll. Ja. Oder du machst halt ein First-Time-Ever-Match mit Hangman gegen Ospreay beim Pay-Per-View. Also hast du viele Möglichkeiten, deswegen bin ich da sehr gespannt, aber wir haben halt noch kein Startdatum. Das ist natürlich wieder blöd. Naja, mal gucken. Ja, schauen wir mal. Du hast schon angesprochen, MJF und Hurt Syndicate. Ja, die machen vielleicht was zusammen. Gab es auch eine Promo von MJF. Und da kam dann eben MVP dazu. Und ja, anscheinend, es gab einen Austausch von Karten oder von einer Karte, von der Business-Karte von MVP. Und MJF möchte dann, ja, in der zukünftigen Dynamite-Show, also jetzt dann quasi nächste Woche, das ist dann der, ich glaube, 27. Möchte, nee, nee, nicht der 27., der 26. 26.3. Da möchte er dann, ja, MJF, genau, möchte MJF MVP eine Antwort geben. So, jetzt habe ich, ob er denn gemeinsame Sache macht mit dem Hurt Syndicate. Ja, er hatte ja diese Woche dann eine kurze Promo gehalten, nicht? Und hat dann, wenn ich das recht verstanden habe, aber gesagt, nee, ich sag dir dann das endgültige, meine endgültige Entscheidung nächste Woche face to face. Genau. Ja, also, das ist natürlich immer so eine Sache, ne? Was da jetzt passiert. Ich finde es irgendwie eine komische Konstellation, weil wir haben jetzt keine Challenger für die Tag Titles. Man hat irgendwie für Tja. MJF jetzt kein Match für ein Pay-Per-View. Also, ja, es ist eine Storyline, aber halt auch nicht mehr, ne? Bis jetzt zumindest. Nee, das ist richtig. Aber ich sag mal, es ist zumindest schon mal interessant, wenn sowas passiert, ein MVP dann plötzlich beim MJF vorbeikommt und sagt, ich sag mal, du, bei dir läuft es in letzter Zeit auch nicht. Wenn du wieder auf die Golden Road to Success zurück willst, hier hast du meine Karte, ruf mal an, wir kennen uns ja. Du weißt, dass ich keine leeren Versprechungen mache. Und gucken, was dann draus wird. Auf jeden Fall, das werden wir dann sehen. Ja. Hast du noch was loszuwerden? Ich habe jetzt nichts mehr, muss ich sagen. Was wir jetzt noch showtechnisch ansprechen müssen, hast du noch was, was wir loswerden müssen? Nicht wirklich. Ja, also wie immer natürlich schön alles bei wrestling-infos.de lesen, hören, schauen. Na, wenn man bei YouTube schaut, immer unsere Sachen schauen, ja. Nö, ansonsten eigentlich nicht. Hoffe für alle, dass das Wetter so bleibt, wie es jetzt ist. Ist bei euch auch sonnig? Noch ja, aber es soll nächste Woche wieder ein bisschen Ja. runtergehen im Osten. Das ist ja, ja, Ja. das war ein schöne 3 Tage jetzt und das wird es dann auch wieder gewesen Ja. sein. Na, ja, man muss mal schauen, wie es jetzt Dynasty, 2 Wochen sind noch hin bis was sie da für die Card wiederbringen. Wir hoffen, dass die Card vielleicht dann nicht so überladen wird, aber Tony wird dann 5 Minuten vor Showbeginn noch 3 Pre-Show-Matches zusammenschustern, wie beim letzten Mal, nur damit er dann seine 12 Matches wieder zusammen hat und die Show wieder 4,5 Stunden dauert, inklusive allem. Ja, Mai. Nö, ansonsten eigentlich im Moment nichts. Ja, dann bedanken wir uns auf jeden Fall fürs Zuhören. Natürlich liebe Grüße an die üblichen, ja natürlich auch Zuhörer, aber auch die immer Kommentare schreiben. Ne? Ganz klar, Rivera habe ich schon angesprochen, ne? Paterico, ne? Die P81. Also ihr schreibt ja immer gerne auch rein, kommentiert gerne. Also vielen Dank dafür. Und ja, schreibt auch gerne allgemein an alle, die hier zuhören, schreibt gerne eure Meinung in die YouTube-Kommentare oder auch ins Forum bei uns bei ja im Board wrestling-infos.de. Und ja, wir freuen uns auf eure Kommentare. Und wie gespannt seid ihr auf Dynasty? Wie seht ihr momentan die aktuellen ja, Wochenshows von AEW? Ja, würde uns auf jeden Fall interessieren. Ja, wir wünschen euch dann einen entspannten, hoffentlich soliden Start in die Woche dann für die kommenden 7 Tage. Dann, wenn wir dann wahrscheinlich wieder zur gewohnten Zeit aufnehmen. Also ich werde wahrscheinlich wieder nicht schaffen, mal gucken, aber je nachdem, wie es halt passt, ist ja jetzt heute schon eine Late Edition von der Elite Hour zum Sonntag. Aber muss auch mal sein. Ja, auf jeden Fall danke dir, Thorsten. Danke euch fürs Zuhören. Und ja, wir hören uns in Zukunft wieder, ne? Macht's gut. Ciao. Ja, ich werde mich dann gleich dran machen, die Show fertig zu machen, damit die heute zumindest dann noch rauskommt. Und wünsche euch auch ein schönes, sonniges Restwochenende. Bis denn.